Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern, diesmal Ausgabe 46, und ich möchte mal über etwas berichten, was derzeit bei uns geplant wird. Was man ja schon so kennt, hauptsächlich auch in Schulen, aber auch in anderen Betrieben größerer Natur, sind Brandschutzübungen. Da übt man den Ernstfall, also wenn es brennt, dann sollen sich alle in irgendeiner Form verhalten. Am besten so, dass keiner zu Schaden kommt. Also man verlässt das Gebäude, schließt die Türen oder auch nicht, schließt die Fenster oder auch nicht, nimmt die Sachen mit oder auch nicht. Also auf jeden Fall soll man sich irgendwie so verhalten, dass man möglichst schnell rauskommt und keiner zu Schaden kommt. Ja, wir haben überlegt, vielleicht könnte es ja auch eine gute Idee sein, wenn man das Ganze auch einmal durchführt für den, ich sag mal, digitalen Ernstfall. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so ein schlimmer Ernstfall. Aber für den Fall, dass die Schulen schließen oder dass zumindest einzelne Klassen in Quarantäne geschickt werden, weil es zum Beispiel Corona-Fälle gibt und die dann für das Homeschooling in irgendeiner Form vorbereitet sein müssen. Und da ist die Idee, lasst uns das einfach mal testen. Und zwar so, dass wir planen es so nach den Herbstferien, an einem Tag die Schüler zu Hause belassen und dann aus der Ferne unterrichten. Geplant ist es, dass wir dann als Kollegium zur Schule kommen und in den Räumlichkeiten vor Ort sind und die Schüler von zu Hause aus zuschalten. Da könnte man jetzt annehmen, das haben die aber doch schon vor den Sommerferien gemacht. Ja, das stimmt, aber es gibt auch immer wieder neue Klassen, die jetzt neu hinzukommen und die kennen das vielleicht noch nicht so, dieses System. Und wir haben ja so eine Office 365 Installation mit all ihren Tücken, und da ist es dann ganz gut, wenn man da schon ein Gefühl für bekommt und ja den Ernstfall schon mal durchprobiert hat. Man kann also schon mal zu Hause sein Setup durchtesten. Zum Beispiel, dass man seinen Rechner nicht übers WLAN ins Netz bringt, dass man dafür sorgt, dass man eine Webcam angeschlossen hat, dass man mal schaut, wo habe ich zu Hause vielleicht noch Kopfhörer oder vielleicht sogar ein Headset, was ich benutzen kann. Vielleicht kann man auch eine App aufs Handy installieren, über die man dann beitreten kann. Und wie kann ich mich dann aus der Ferne beteiligen? Habe ich vielleicht auch keinen Arbeitsplatz, zu dem ich dann hin könnte, wie könnte ich den dann vernünftig einrichten? Also dass man sich mal schaut, wo habe ich denn einen Schreibtisch, den ich dafür benutzen kann, wo habe ich dann auch meine Ruhe zum Beispiel für diesen Zeitpunkt oder kann mir die zumindest schaffen. Und das ist die Idee hinter dieser Notfallübung, dass man ja den Neuen in Anführungszeichen eine Möglichkeit gibt, da mal einen Einblick zu bekommen in den Fall, dass tatsächlich mal eine Klasse in die Quarantäne geschickt werden muss. Wahrscheinlich ist es ja nicht, dass wir wieder eine größere Schließung einer Schule oder mehrerer Schulen haben. Kann auch passieren. Auch dafür ist das sicherlich eine gute Vorbereitung. Was aber mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten kann, ist, dass es in einer Klasse zum Beispiel einen Infektionsfall gibt und dass dann die ganze Klasse in Quarantäne geschickt werden muss. Vielleicht für eine Woche, vielleicht für 14 Tage. Und ja, damit man diese Zeit auch sinnvoll nutzen kann, ist die Idee, dort eine Notfallübung dann durchzuführen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze vonstatten geht, wie das also abläuft. Und danach soll das Ganze auch noch so ein bisschen evaluiert werden. Mit einem Fragebogen ist, glaube ich, angedacht, dass man da die Schüler oder auch die LehrerInnen fragt, wie sie damit umgegangen sind, und dass sich daraus dann vielleicht so eine Art Manual oder so Best Practices herausbilden, worauf man achten sollte und was man dann so an die Hand geben könnte, dass man für den Ernstfall gewappnet ist. Ich finde das aus einer anderen Hinsicht auch noch eine gute Idee, nämlich dass man auch feststellt, IT ist kritische Infrastruktur. Es ist nicht nur gut, wenn man eine Brandschutzübung macht mit der Feuerwehr, sondern es ist auch eine gute Idee, einfach mal zu üben, was passiert, wenn digitale Infrastruktur ausfällt. Dafür sollte es ja auch Pläne geben. Also im Falle der Brandschutzübungen kommt die Feuerwehr vorbei und guckt sich das Ganze an und schaut, ob wir das alles richtig gemacht haben. Aber wie sieht es denn jetzt aus mit dem Fall für das Homeschooling, beziehungsweise wenn jetzt digitale Infrastruktur ausfällt, wenn das WLAN weg ist, wenn der Bagger in der Straße das Kabel durchtrennt hat? Was gibt es da für Handlungsanweisungen? Von wem könnten wir das jetzt zum Beispiel abnehmen lassen? Das sind so Diskussionen, die sich auf einmal da entwickeln könnten. Und ich bin mal gespannt, ob sich daraus dann noch weiter etwas ergibt. Insbesondere auch, dass man vielleicht erkennt, da ist es auch sinnvoll, Externe noch mit hinzuzuziehen, also wie zum Beispiel die Feuerwehr. Wer ist da jetzt in diesem Falle der IT-Dienstleister, der uns da zur Seite stehen könnte? Und dass wir nicht alles immer selber machen müssen. Also mit wir meine ich jetzt die Lehrerinnen und Lehrer, die ja jetzt erstmal nicht per se eine besondere Kompetenz haben, kritische Infrastruktur im IT-Bereich abzudecken. Natürlich versuchen wir das, ich sag mal, den Laden am Laufen zu halten, aber das geht natürlich jetzt nicht so weit, dass wir uns als professionelle Retter in solchen Situationen ansehen würden. Ich weiß auch gar nicht, ob es das tatsächlich gibt, also was da nun wirklich mal ist, wenn eben so ein Knotenpunkt in Frankfurt zum Beispiel mal komplett ausfällt und das Internet einfach mal so komplett runtergefahren wird. Gibt es da Pläne für? Ich habe ja, glaube ich, so ein bisschen ein wenig Zweifel, dass es das gibt. Insbesondere auch, wer da jetzt der Ansprechpartner wäre. Also so etwas wie das, weiß nicht, das Technische Hilfswerk oder das Rote Kreuz, so das kennt man für bestimmte Katastrophenfälle, dass die dann einspringen. Aber wie sieht es mit der IT-Seite auf der anderen Seite aus? Wenn ihr da Informationen habt, schreibt es mal irgendwo ins Internet, vorzugsweise unter diesem Beitrag. Vielleicht habt ihr da ja noch eine Idee, was man da als Helfer in der Not für IT-Systeme finden kann. Ja, ich fand es auf jeden Fall eine gute Idee von unserer zugehörigen Gruppe, die sich darum so ein bisschen kümmert und wollte das Ganze mal ein wenig publik machen. Vielleicht finden auch andere die Idee gut, auch andere Schulen, die sich vielleicht anschließen und das Ganze auch mal ausprobieren möchten. Fände ich klasse, wenn es da auch noch eine Reaktion gäbe. Also probiert doch selber das Ganze mal aus. Insbesondere sind ja auch die Herbstferien wieder eine gute Möglichkeit, sich im Urlaub irgendwo anzustecken. Also da gibt es natürlich jetzt auch den einen oder anderen, der in den Herbstferien wegfährt, auch von den Schülern, Azubis und so weiter. Von den Kolleginnen und Kollegen natürlich auch. Insofern, das Risiko könnte wieder größer werden nach den Ferien, weil wir da wieder vielleicht mit einer kleineren, aber doch mit einer nicht ganz winzigen Gruppe von Urlaubsrückkehrern zu tun haben. Und die sollten dann auch in irgendeiner Form Berücksichtigung finden. Ja, das war's an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, schöne Restwoche, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und symptomfrei und vergesst nicht, wascht euch immer schön die Hände. Bis dahin und tschüss.